Ich will meine Seele taufen in den Kelch der Lilie hinein. Die Lilie soll klingen, tauchen, ein Lied von der Liebsten fein. Das Lied soll schauern und beben, wie der Kuss von ihr.